Schließlich ist die Lehre ein großes weibliches Geheimnis. Sie ist das dem Manne Urfremde, das Hohle, das abgrundtiefe Andere, das Yin. Die mitleiderregende Erbärmlichkeit dieser Nullität, ich rede hier als Mann, ist leider, möchte ich fast sagen, das machtvolle Instrument des Weiblichen.